Elftes Kapitel. Nach dem Auftritt im Befruchtungssaal waren die ganzen besseren Kasten Berlins wie verrückt darauf, den entzückenden Kerl kennenzulernen, der vor dem Brut- und Normdirektor oder vielmehr vor dem ehemaligen Direktor, denn der Arme hatte sogleich sein Amt niedergelegt und nie wieder einen Fuß in die Zentrale gesetzt, auf dem Boden umhergerutscht war und ihn, der Witz war fast zu gut, um wahr zu sein, mit »mein Vater« angesprochen hatte. Philine dagegen machte keine Furore. Niemand hatte auch nur das leiseste Verlangen nach ihrem Anblick. Sich Mutter zu nennen, das hieß, den Spaß zu weit zu treiben. Das war einfach ungehörig. Außerdem war sie gar keine waschechte Wilde, sondern in der Flasche ausgebrütet und genormt worden wie alle Welt. Also konnte sie gar nicht so absonderlich sein. Der entscheidendste Grund aber, weshalb man die arme Philine nicht zu sehen begehrte, war ihr Äußeres. Dick, verblüht, mit schlechten Zähnen, mit Flecken im Gesicht und mit dieser Figur, großer Fort. Es wurde einem übel von dem Anblick, sterbensübel. Die besten Kreise waren entschlossen, sich Philine nicht anzusehen. Und Philine hatte ihrerseits kein Verlangen nach ihnen. Rückkehr zur Zivilisation, das war für sie die Rückkehr zum Soma. Das war die Möglichkeit, im Bett zu bleiben und einen Urlaub von der Wirklichkeit nach dem anderen zu nehmen, ohne jemals mit Kopfschmerzen oder Brechreiz zu erwachen, ohne das Gefühl, das sich nach dem Piotl regelmäßig einstellte, man habe etwas so schändlich Unsoziales getan, dass man niemanden mehr in die Augen blicken konnte. Soma spielte einem keinen dieser unangenehmen Streiche. Der Urlaub, den es gewährte, war vollkommen. Und wenn das nachher manchmal unangenehm war, so lag das nicht am Soma, sondern an der Realität, die im Gegensatz zur Seligkeit des Urlaubs stand. Das beste Mittel dagegen war, den Urlaub nie zu unterbrechen. Gierig verlangte sie immer häufiger, immer größere Mengen. Dr. Shaw erhob anfangs Einwände, dann ließ er ihr den Willen. Sie nahm bis zu 20 Gramm am Tag. »Das wird ihr in 1-2 Monaten den gar ausmachen«, vertraute der Arzt Siegmund an. »Eines Tages ist das Atemzentrum gelähmt. Keine Luft mehr, aus und gut so. Ja, wenn wir die Menschen verjüngen könnten, läge die Sache anders. Aber das können wir nun einmal nicht.« Zur allgemeinen Überraschung, denn Philine war durch ihre Sommerurlaube doch so bequem aus dem Weg geräumt, erhob Michel Einspruch. »Verkürzen Sie denn nicht Ihr Leben durch solche Mengen?« »In gewissem Sinne allerdings«, gab Dr. Shaw zu, »in anderem Sinne verlängern wir es geradezu.« Verständnislos starrte ihn der junge Mann an. »Soma nimmt dem Menschen vielleicht ein paar Jahre Lebenszeit«, erläuterte der Arzt. »Aber bedenken Sie, welch unermessliche Zeitlosigkeiten es spendet. Jeder Soma-Urlaub ist ein Stückchen von dem, was unsere Vorfahren Ewigkeit nannten.« Michel begann zu begreifen. »In unserem Mund und Blick lag Ewigkeit«, murmelte er. »Wie bitte?« »Ach, nichts.« »Selbstverständlich«, fuhr Dr. Shaw fort, »kann man die Leute nicht zu mir nichts, dir nichts, sich in die Ewigkeit verdrücken lassen, wenn sie ernsthafte Arbeit zu leisten haben. Aber sie hat doch keine wichtigen Aufgaben. Trotzdem«, beharrte Michel, »trotzdem halte ich es nicht für richtig.« Der Arzt zuckte die Schultern. »Na schön. Wenn es Ihnen lieber ist, dass Sie fortwährend schreit wie eine Wahnsinnige.« Zuletzt musste Michel nachgeben. Philine bekam ihr Soma. Von nun ab verließ sie ihr Bett in einem Zimmerchen des 36. Stockwerks von Siegmunds Wohnbau nicht mehr. Radio und Fernsehapparat waren immer eingeschaltet. Der Patchouli-Leitungshahn tröpfelte und die Soma-Tabletten lagen stets in Reichweite. Hier blieb sie. Und doch war sie nicht da, sondern die ganze Zeit weg, unendlich weit weg, auf Urlaub, in einer anderen Welt, in der die Radiomusik zum Labyrinth melodischer Farben wurde, zum gleitenden, wogenden Labyrinth, das in prächtigen Windungen unvermeidlich zu einem strahlenden Mittelpunkt unbedingter Überzeugung führte. Auf Urlaub in einer Welt, in der die tanzenden Bilder des Fernsehapparats sich zu Bildern eines unbeschreiblich schönen Hör- und Fühlfilms fügten. Einer Welt, in der Patchouli mehr als nur ein Duft war. Es war auch die Sonne und Millionen Saxophone und Popeyes Liebeskunst, nur unbeschreiblich intensiver und ohne jedes Ende. Nein, verjüngen können wir nicht. Aber es hat mich sehr gefreut, schloss Dr. Shaw, dass ich Gelegenheit hatte, diesen seltenen Fall menschlichen Alterns zu sehen. Vielen Dank, dass Sie mich rufen ließen. Er schüttelte Sigmund herzlich die Hand. Nur hinter Michel also waren sie alle her. Und da an Michel nur auf dem Umweg über Sigmund, seinen erklärten Wächter, heranzukommen war, sah sich Sigmund zum ersten Mal in seinem Leben nicht nur für vollgenommen, sondern als Persönlichkeit von ungemeiner Wichtigkeit behandelt. Kein Wort wurde mehr über den Alkohol in seinem Blutsurrogat laut, kein Spott über sein Äußeres. Henry Pepler bemühte sich krampfhaft, liebenswürdig zu sein. Benito Hoover verehrte ihm 6 Päckchen Sexualhormon-Kaugummi. Der Prädestinationsassistent kam und bat fast unterwürfig um eine Einladung zu einer von Sigmunds Abendgesellschaften. Und erst die Frauen. Sigmund brauchte nur auf die Möglichkeit, eine Einladung anzuspielen, und schon konnte er jede haben, die er wollte. »Sigmund hat mich für nächsten Mittwoch eingeladen, den Wilden zu sehen«, erklärte Stini triumphierend. »Wie mich das freut«, antwortete Lenina. »Aber jetzt wirst du doch zugeben, dass du Sigmund falsch beurteilt hast. Findest du nicht, dass er wirklich ganz süß ist?« Stini nickte. »Und ich muss sagen«, setzte sie hinzu, »ich war sehr angenehm überrascht.« Der Obereinfüller, der Leiter der Prädestinationsabteilung, 3 stellvertretende Assistenten des Generalbefruchters, der Ordinarius für Fühlfilmkonstruktion an der Hochschule für Emotionstechnik, der Dechant der Vereinigungssinghalle am Knie, der Bokanowski-Sierungsinspektor. Sigmunds Besucherliste von Prominenten wurde immer länger. »Und in der vergangenen Woche hatte ich 6 Mädchen«, vertraute er Helmholtz an. »Eine Montag, 2 Dienstag, 2 Freitag und eine am Sonnabend. Wenn ich Zeit oder Lust gehabt hätte, wären mindestens noch 12 gekommen, die nur zu gern.« Helmholtz lauschte mit so finsterer Missbilligung, dass Sigmund gekränkt war. »Du bist neidisch«, sagte er. Helmholtz schüttelte den Kopf. »Nur traurig, sonst nichts.« Sigmund verließ ihn, ohne ihm noch einen Blick zu schenken. Nie wieder, nahm er sich vor, nie wieder wollte er mit Helmholtz sprechen. Die Tage vergingen. Sein Erfolg stieg Sigmund prickelnd zu Kopf und versöhnte ihn, wie das jedes gute Rauschmittel sollte, mit der Welt, die er bisher so unbefriedigend gefunden hatte. Solange ihn die Welt als wichtige Persönlichkeit gelten ließ, war an der Ordnung der Dinge nichts auszusetzen. Aber wenngleich der Erfolg ihn versöhnlich stimmte, verzichtete er doch nicht auf das Vorrecht, diese Weltordnung zu bekritteln. Denn das Kritteln gab ihm ein erhöhtes Gefühl seiner Wichtigkeit und Überlegenheit. Überdies glaubte er aufrichtig, dass es viel an ihr zu tadeln gab, freute sich aber ebenso aufrichtig, Erfolg und alle Frauen zu haben, die er haben wollte. Vor Leuten, die des Wilden wegen um ihn scharwenzelten, entfaltete er eine mäklerische Eigenwilligkeit. Man hörte ihm höflich zu, aber hinter seinem Rücken schüttelte man den Kopf. »Dieser junge Mann wird noch ein böses Ende nehmen«, sagten die Leute, und sie konnten das mit umso größerer Sicherheit prophezeien, als sie selbst zur rechten Zeit dazu beizutragen gedachten, dieses Ende böse zu gestalten. »Ein 2. Wilder wird ihm nicht helfen«, hieß es. Vorläufig war jedoch der 1. Wilde da, und das zwang sie zur Höflichkeit. Und infolge ihrer Höflichkeit fühlte sich Sigmund als wahrer Riese, riesenhaft und zugleich erhoben, unbeschwert, leichter als Luft. »Leichter als Luft«, erklärte Sigmund und deutete gen Himmel. Gleich einer Perle schimmerte im Blau hoch über ihren Häuptern der Fesselballon der Wetterzentrale rosig im Sonnenschein. »Besagtem Wilden«, so lauteten Sigmunds Instruktionen, »das zivilisierte Leben von allen Seiten zu zeigen.« Man zeigte es ihm soeben aus der Vogelperspektive von der Plattform des Tempelhofer Flugturms. Der Turmwart und der Obermeteorologe dienten als Führer. aber das meiste Reden besorgte Sigmund. In seinem Erfolgsrausch benahm er sich fast wie ein Weltaufsichtsrat auf Inspektionsreise. Leichter als Luft. Die grüne Bombay-Rakete sauste aus den Wolken nieder. Die Fahrgäste stiegen aus. 8 identische Dravidas in Khaki guckten aus den 8 Fenstern der Kabine, die Stewards. 1250 km Stundengeschwindigkeit, erklärte der Flugturmwart eindrucksvoll. Wie finden Sie das, Herr Wilder? Michel fand es recht nett. Allerdings, sagte er, Ariel trank im Flug die Luft und war zurück, ehe zweimal euer Puls schlug. Der Wilde, meldete Sigmund in seinem Bericht an Mustafa Mannesmann, zeigt auffallend wenig Staunen oder Ehrfurcht angesichts der Errungenschaften der Zivilisation. Dies kommt zweifellos zum einen daher, dass er von ihnen bereits gehört hat, und zwar durch diese Philine, seine Mu. Mustafa Mannesmann runzelte die Stirn. Hätte mich der Schafskopf für so prüde, dass ich das Wort nicht voll ausgeschrieben zu sehen vertrage. Zum anderen daher, dass sich sein Interesse auf etwas konzentriert, das er die Seele nennt und hartnäckig als etwas vom Körper ganz Unabhängiges betrachtet. Demgegenüber versuchte ich geltend zu machen, der Aufsichtsrat übersprang die nächsten Sätze und wollte auf der Suche nach interessanten Tatsachen eben umblättern, als sein Blick auf eine Reihe höchst ungewöhnlicher Bemerkungen fiel. Wenngleich ich gestehen muss, las er, dass ich ebenso wie der Wilde zivilisierte Infantilität auch zu bequem finde oder, wie er das ausdrückt, zu billig. Ich gestatte mir, diese Gelegenheit zu ergreifen, um eure Fortschaft darauf aufmerksam zu machen. Mustafa Mannesmanns Ärger ging fast sogleich in Heiterkeit über. Der Gedanke, dass dieser Mensch ihm, eine feierliche Predigt über die Gesellschaftsordnung hielt, war wirklich zu grotesk. Der Kerl muss verrückt geworden sein. Ich sollte ihm eine Lektion erteilen, sagte er sich. Aber dann warf er laut lachend den Kopf zurück. Vorläufig jedenfalls wurde die Lektion nicht erteilt. Sie besuchten eine kleine Fabrik, einen Ableger des Elektromaterialtrusts, die Beleuchtungsanlagen für Helikopter herstellte. Schon auf dem Dach wurden sie, dank der Zauberwirkung eines Empfehlungsrundschreibens des Aufsichtsrats, vom ersten Ingenieur und dem Personalleiter empfangen. Sie begaben sich in die Fertigungshallen. Jeder Arbeitsgang, erläuterte der Personalleiter, wird, wenn irgend möglich, von einer einzigen Bokanowski-Gruppe besorgt. So war es in der Tat. 83 fast nasenlose, schwarze, rundschädelige Deltas standen an den Kaltpressen. Die 56 vierspindeligen Drehbänke wurden von 56 adernasigen, rothaarigen Gammas bedient. 107 auf Hitze genormte Epsilon-Senegalesen arbeiteten in der Gießerei. 33 weibliche Deltas, langschädelig, flachsblond und eng gebaut, keine mehr als 10 mm größer oder kleiner als 1,69 m, fertigten Schrauben an. Im Montageraum wurden die Dynamos von 2 Gruppen Gamma-Plus-Zwergen zusammengesetzt. Die beiden niedrigen Arbeitstische standen einander gegenüber. Zwischen ihnen kroch das Förderband mit den einzelnen Bestandteilen. 47 Blondhaarige standen 47 Schwarzhaarigen gegenüber. 47 Stumpfnasen gegenüber 47 Hakennasen. 47 Fliehende gegenüber 47 vorspringenden Kinnladen. Die zusammengesetzten Anlagen wurden von 18 identischen gammagrünen Mädchen mit Lockenköpfen überprüft, von 34 O-beinigen Delta-Minus-Linkshändern in Kisten verpackt und auf die wartenden Güterwagen und Lastautos von 63 blauäugigen, blonden, sommersprossigen Epsilon-Halbidioten verladen. Schöne neue Welt. Ein boshafter Streich seines Gedächtnisses brachte dem Wilden gerade in diesem Augenblick Mirandas Worte in Erinnerung. O schöne neue Welt, die solche Bürger trägt. Ich kann versichern, schloss der Personalleiter beim Verlassen des Betriebs, dass wir kaum jemals Schwierigkeiten mit unseren Arbeitern haben. Wir finden immer, der Wille war plötzlich auf und davon gestürmt. Hinter einem Lorbeerbusch erbrach er sich so heftig, als wäre der ganze Erdball nichts als ein in ein Luftloch geratener Hubschrauber. Der Wilde, schrieb Sigmund, lehnt Soma ab und scheint sehr beunruhigt zu sein, weil diese Feline seine Mu dauernd auf Urlaub ist. Es verdient Beachtung, dass der Wilde seine Mu trotz ihrer Senilität und der ungemeinen Widerlichkeit ihrer Erscheinung häufig besucht und offenbar sehr an ihr hängt. Ein interessantes Beispiel dafür, wie frühe Normung die natürlichen Triebe einzudämmen und sogar in entgegengesetzte Bahnen zu lenken vermag, in diesem Fall den Trieb, unangenehmen Dingen auszuweichen. In Pforta stiegen sie auf dem Dach der Oberschule aus. Auf der gegenüberliegenden Seite des Schulhofs schimmerte das 52 Stockwerke hohe Fürstenhaus weiß in der Sonne. Hoch auf ragten die ehrwürdigen Bauten des Klosters zur Linken und der Vereinigungssingenhalle zur Rechten, beide aus Eisenbeton und Vitaglas. In der Mitte des Hofs stand die merkwürdige, altertümliche Chromstahlbildsäule Forts des Herrn. Oberstudienrat Nietzsch-Hegel, der Schulleiter, und Fräulein Fortschedt, die Oberlehrerin, empfingen sie beim Aussteigen. »Gibt es hier viele identische Geschwister?« fragte der Wilde besorgt, als sie den Besichtigungsrundgang begannen. »Oh nein«, erwiderte der Oberstudienrat, »Pforta ist ausschließlich den Jungen und Mädchen der höheren Kasten vorbehalten. Ein Ei, ein Mensch. Natürlich erschwert das die Erziehung beträchtlich. Aber da unsere Schüler einmal Positionen einnehmen sollen, in denen sie Verantwortung tragen und überraschenden Situationen gewachsen sein müssen, lässt sich das nicht ändern.« Er seufzte. Sigmund hatte unterdessen lebhaftes Wohlgefallen an Fräulein Fortschedt gefunden. »Wenn Sie an einem Montag, Mittwoch oder Freitagabend Zeit haben«, sagte er und wies mit dem Daumen auf den Wilden, »er ist ein interessantes Exemplar, wissen Sie, äußerst merkwürdig.« Fräulein Fortschedt antwortete mit einem Lächeln, das er wirklich reizend fand, und sagte vielen Dank. Sie werde mit größtem Vergnügen zu einer seiner Abendgesellschaften kommen. Der Schulleiter öffnete eine Tür. Der 5 Minuten lange Aufenthalt im Lehrsaal der Alpha++-Schüler versetzte Michel einigermaßen in Verwirrung. »Was ist das nur? Anfangsgründe der Relativität«, flüsterte er Sigmund zu. Sigmund versuchte zu erklären, dann ließ er es lieber sein und schlug vor, in einen anderen Lehrsaal zu gehen. Hinter einer der Türen des Korridors, der zum Beta-Minus-Geographiesaal führte, kommandierte eine klangvolle Sopranstimme: »Eins, zwei, drei, vier«, dann, müde und ungeduldig, »Grundstellung«. »Verhütungsdrill«, erklärte die Oberlehrerin. »Die meisten unserer Schülerinnen sind natürlich empfängnisfrei. Ich bin es übrigens auch.« Sie lächelte Sigmund zu. »Aber wir haben etwa 800 Nicht-Sterilisierte hier, die regelmäßig gedrillt werden müssen.« Im Geographiesaal erfuhr Michel, dass eine Wildenreservation eine Gegend ist, die wegen ungünstiger klimatischer oder geologischer Verhältnisse oder der Armut an Bodenschätzen die Kosten der Zivilisierung nicht lohnt. Ein Klicken, das Schulzimmer verdunkelte sich, und auf der Leinwand über dem Kopf des Lehrers erschienen plötzlich die Büßer von Akoma, die sich vor unserer lieben Frau niederwarfen, winselnd, wie Michel selbst sie winseln gehört hatte, und die vor Jesus am Kreuz und dem Adlerbild Pukongs ihre Sünden bekannten. Die Schüler brüllten fast vor Lachen bei diesem Anblick. Noch immer winselnd erhoben sich die Büßer, warfen die Hemden ab und begannen, sich mit geknoteten Geißeln zu schlagen. Das Gelächter wurde noch einmal so laut und übertönte sogar die verstärkte Wiedergabe ihres Ächzens und Stöhnens. »Warum lachen Sie?« fragte der Wilde betroffen. »Warum?« Breit grinsend wandte sich der Schulleiter ihm zu. »Warum? Weil es so unerhört komisch ist.« In dem Halbdunkel, das während der Filmvorführung herrschte, wagte Siegmund etwas, zu dem ihn früher nicht einmal völlige Finsternis ermutigt hätte. Im Bewusstsein seiner neuen Wichtigkeit legte er den Arm um die Hüften der Oberlehrerin. Gärtengleich schmiegte sie sich an ihn. Eben wollte er hastig ein, zwei Küsse tauschen, vielleicht auch einen zarten Kniff anbringen, als es wieder hell wurde. »Wir sollten jetzt besser weitergehen«, sagte Fräulein Fortschedt und schritt zur Tür. »Und hier«, sagte Oberstudienrat Nietzschegel einen Augenblick später, »ist der Schlafschulkontrollraum.« Hunderte von Synthetophonen, für jeden Schlafraum eines, standen ordentlich aufgereiht in Regalen an drei Seiten des Saals. An der vierten lagen in Schubfächern die Tonbandrollen mit den verschiedenen Schlafschullektionen. Man legt das Band hier ein, unterbrach Siegmund die Erklärung des Oberstudienrats, drückt auf diesen Knopf, nein, auf den anderen, verbesserte der Schulleiter verärgert. Also auf den da. Das Band läuft ab, die Selenzellen verwandeln die Lichtschwingungen in Schallwellen und die Sache funktioniert, schloss der Oberstudienrat. Lesen die Schüler auch Shakespeare? Fragte der Wilde, als sie auf dem Weg in die Chemielaboratorien an der Schulbibliothek vorbeikamen. »Natürlich nicht«, antwortete die Oberlehrerin und wurde rot. »Unsere Bücherei enthält nur Nachschlagewerke«, bemerkte Oberstudienrat Nietzschegel. »Wenn die jungen Leute sich unterhalten wollen, können sie ins Fühlkino gehen. Wir leisten einsamen Zerstreuungen keinen Vorschub.« Fünf Omnibusse mit singenden oder schweigend einander umschlungen haltenden Jungen und Mädchen rollten auf dem vitriolisierten Hauptweg an ihnen vorbei. »Kommen gerade zurück«, erklärte der Schulleiter, während Siegmund flüsternd mit der Oberlehrerin eine Verabredung für den Abend traf. »Die waren im Krematorium in Apolda. Normung auf den Tod beginnt im Alter von 1,5 Jahren. Jeder drei Käse hoch verbringt 2 Vormittage in der Woche in einer moribunden Klinik. Dort gibt es die schönsten Spielsachen und an Sterbetagen Schokoladencreme. Sie lernen, das Sterben als eine Selbstverständlichkeit hinzunehmen.« »Wie jeden anderen physiologischen Vorgang«, ergänzte die Oberlehrerin sachlich. Das Rendezvous war für 8 Uhr im Adlon vereinbart. Auf dem Rückflug hielten sie auf der Fernsehfabrik am Siemensdamm. »Würden Sie bitte einen Augenblick hier warten, während ich telefoniere?«, fragte Siegmund. Während der Wilde wartete, sah er sich ein bisschen die Umgebung an. Die Tagesschicht verließ gerade die Fabrik. Dicht gedrängt standen die Arbeiter aus den niederen Kasten an der Haltestelle der Einschienenbahn Schlange. 700 bis 800 Gammas, Deltas und Epsilons, Männer und Frauen, die alle zusammen höchstens 12 verschiedene Gesichter und Staturen aufwiesen. Jedem von ihnen schob der Schalterbeamte zusammen mit der Fahrkarte ein Pappschächtelchen hin. Langsam kroch die endlose Menschenraupe vorwärts. »Was ist in diesen Kästchen?«, fragte der Wilde des Kaufmanns von Venedig eingedenk, als Siegmund endlich zurückkam. »Die Tagesration Loma«, antwortete Siegmund ein wenig undeutlich, da er gerade eines von Benito Sexualhormon-Kaugummis kaute. »Sie bekommen sie nach Arbeitsschluss. 4,5 Gramm Tabletten. Am Sonnabend 6.« Er packte Michel freundlich am Arm und ging mit ihm zum Helikopter zurück. Singend betrat Lenina den Umkleideraum. »Du scheinst ja sehr zufrieden mit dir zu sein«, meinte Stinny. »Bin ich auch«, antwortete sie. »Sipp.« »Vor einer halben Stunde hat Siegmund mich angerufen.« »Sipp, sipp«, sie stieg aus ihrer Hose. »Ihm ist etwas dazwischen gekommen.« »Sipp.« Er fragte deshalb, ob ich heute Abend den Wilden ins Fühlkino mitnehmen möchte. »Ich muss mich beeilen.« Sie lief ins Badezimmer. »Ein Glück hat das Mädchen«, dachte Stinny ihr nachsehend. Es lag kein Neid in diesem Gedanken. Die gutmütige Stinny stellte lediglich eine Tatsache fest. Ja, Lenina hatte Glück, denn zusammen mit Siegmund bekam sie ein gerütteltes Maß von der ungeheuren Berühmtheit des Wilden ab. Und ihr eigenes, unbedeutendes Persönchen sonnte sich im Glanz der großen Mode des Augenblicks. Die Sekretärin des Bundes weltlicher Mädchen hatte sie aufgefordert, einen Vortrag über ihre Erlebnisse zu halten. Der Eldorado-Club hatte sie zu einem jährlichen Festbankett eingeladen. Sogar in der Wochenhörfühlschau war sie aufgetreten, sichtbar, hörbar und fühlbar für ungezählte Millionen auf dem ganzen Erdball. Nicht weniger schmeichelhaft waren die Aufmerksamkeiten, die ihr von prominenten Persönlichkeiten zuteil wurden. Der zweite Sekretär des Weltaufsichtsrats hatte sie zu Abendessen und Frühstück eingeladen. Mit dem Polizeipräfekten hatte sie ein Wochenende verbracht und eines mit dem Erzchormeister von Köln. Der Präsident des Innen- und Außensekretetrusts rief sie alle Augenblicke an, und mit dem Vizegouverneur der Bank von Europa war sie in Deauville gewesen. Natürlich ist es wundervoll, und doch, hatte sie stinnig gestanden, habe ich das Gefühl, dass mir das alles durch Vorspiegelung falscher Tatsachen zuteil wird. Denn natürlich will jeder zuallererst wissen, wie die Liebe mit einem Wilden ist. Und da muss ich antworten, dass ich es nicht weiß. Sie schüttelte den Kopf. Selbstverständlich glauben mir die meisten Männer das überhaupt nicht. Aber es ist wahr. Ich wollte, es wäre nicht so, setzte sie traurig hinzu und seufzte. Er ist ja so hübsch, findest du nicht? Mag er dich denn nicht? Fragte Stinny. Manchmal glaube ich, er mag mich und manchmal er mag mich nicht. Er weicht mir geflissentlich aus, verlässt das Zimmer, wenn ich es betrete, rührt mich nicht an, sieht mich nicht einmal an. Aber zuweilen, wenn ich mich rasch umwende, ertappe ich ihn, wie er mich anstarrt. Und dann, nun, du weißt ja, wie einen die Männer anstarren, wenn man ihnen gefällt. Stinny wusste es. Ich werde nicht klug daraus, sagte Lenina. Sie wurde nicht klug daraus und war darüber nicht nur erstaunt, sondern nahezu aus der Fassung. Denn weißt du, Stinny, er gefällt mir nämlich. Und zwar von Tag zu Tag mehr. Aber heute war eine günstige Gelegenheit, dachte sie, als sie sich nach dem Bad parfümierte. Eine äußerst günstige Gelegenheit. Ihre gute Laune ließ sie singen, »Drück mich, entrück mich, mein Schatz, bis ich in einem Koma. Außer der Liebe da hat's nichts, was so schön wie Soma.« Die Duftorgel spielte ein köstlich erfrischendes Kräutercapriccio. Kleine Arpeggio-Wellen von Thymian und Lavendel, Rosmarin, Basilikum, Myrte und Schlangenkraut, eine Folge kühner Modulationen durch die Aromen der Gewürze bis zu Ambra, dann langsam zurück über Sandelholz, Kampfer, Zedernholz und frisch gemähtes Heu, mit gelegentlichen zart angedeuteten Dissonanzen, einer Nase voll Sauerkraut oder einem leisen, diskreten Geruch nach Rossäpfeln, zu den schlichten Duftweisen, mit denen das Stück begonnen hatte. Der letzte Hauch von Thymian verflüchtigte sich, Beifall ertönte, die Lichter flammten auf. Im Synthetophon begann sich das Tonband zu drehen. Ein Trio für Hyperviolene, Supercello und Ersatzoboe erfüllte die Luft mit angenehmen Schmachten. 30, 40 Takte, dann erhob trällernd sich vor dem Hintergrund der Instrumente eine überirdisch schöne Stimme. Bald kehlig, bald klar, dann wieder flötengleich oder schwer von brünstigem Wohllaut, stieg sie mühelos von Caspar Försters tiefster Note an der äußersten Grenze musikalischer Töne zu einem Triller auf, weit höher als das höchste C, das im Jahre 1770 in der großherzoglichen Oper von Parma Lucrezia Agugiari als einzige Sängerin der Geschichte und zum Erstaunen Mozarts ein einziges Mal markdurchdringend aus ihrer Kehle entsandt hatte. In ihre pneumatischen Sessel versunken, schnupperten und lauschten Lenina und der Wilde. Nun kamen Augen und Haut an die Reihe. Die Beleuchtung verlosch. Feurige Lettern standen massig und wie aus eigener Kraft im Dunkeln. 3 Wochen im Helikopter, ein 100-prozentiger Super-Stereoton, Farben- und Fühlfilm mit synchronisierter Duftorgelbegleitung. »Legen Sie Ihre Hände auf die Metallknöpfe, auf den Armlehnen Ihres Sessels«, flüsterte Lenina, »sonst spüren Sie nichts.« Der Wilde tat, wie ihm geheißen. Inzwischen war die flammende Schrift verschwunden, 10 Sekunden tiefste Dunkelheit, und plötzlich erschien, blendend und unvergleichlich naturgetreuer, als sie in Fleisch und Blut aussehen konnten, wirklicher als in Wirklichkeit, das dreidimensionale Bild eines riesigen Schwarzen mit einer goldhaarigen, kurzschädeligen, jungen Beta-Plus in den Armen. Dem Wilden gab es einen Stoß, dieses unglaubliche Gefühl auf seinen Lippen. Er hob die Hand zum Mund, das Kitzeln hörte auf. Er ließ sie auf den Metallknopf zurückfallen und sogleich begann es wieder. Die Duftorgel verhauchte unterdessen reinsten Moschus. Verröchelnd gurrte eine Tonbandübertaube gurr, gurr, und mit nur 32 Schwingungen in der Sekunde antwortete ein Bass, tiefer als je Afrika gesungen, ah, ah. Die plastischen Lippenpaare fanden einander von neuem und wieder bebten die erogenen Gesichtszonen der 6000 Gloria-Palastbesucher in fast unerträglicher galvanischer Verzückung. Die Handlung des Films war äußerst simpel. Nach ein paar Minuten solcher Us und As, wobei noch ein Duett gesungen und etwas Liebe auf dem berühmten Bärenfell genossen wurde, von dem man tatsächlich, der Prädestinationsassistent hatte nicht übertrieben, jedes einzelne Haar fühlen konnte, folgte ein Hubschrauberabsturz, bei dem der Neger auf den Kopf fiel. Krach, bumm, wie das in die Stirnhöhle zwackte. Ein Chor von Ach und Weh stieg aus dem Publikum auf. Durch den Aufprall ging die ganze schöne Normung des Negers flöten. Eine wahnsinnige, alles andere ausschließende Begier nach der blonden Beta überfiel ihn. Sie weigerte sich. Er ließ nicht locker. Daraus ergaben sich Kämpfe, Verfolgungen, ein Überfall auf einen Nebenbuhler und zuletzt eine atemberaubende Entführung. Die blonde Beta wurde in die Wolken verschleppt und dort 3 Wochen lang in einer höchst unsozialen Zweisamkeit von dem verrückten Schwarzen gefangen gehalten. Doch endlich gelang es 3 stattlichen Alpha-Jünglingen nach beträchtlichen Abenteuern und akrobatischen Kunststücken, die Blonde zu retten. Der Neger wurde in eine Wiederaufnahmungsanstalt gesteckt und der Film endete glücklich und geziemend damit, dass die blonde Beta allen 3 Befreiern ihre Liebe schenkte, wobei sie noch ein kurzes synthetisches Quartett mit voller Massenorchesterbegleitung sang. Die Duftorgel spielte dazu Gardenien. Noch einmal erschien das Bärenfell auf der Leinwand, und unter Saxophongeschmetter wurde der letzte stereoskopische Kuss ausgeblendet, das letzte elektrische Kitzeln erstarb auf den Lippen gleich einer Motte, die schwächer und schwächer zuckt und sich endlich nicht mehr rührt. Für Lenina war die Motte nicht völlig tot. Als schon die Lichter wieder aufgeflammt waren und sie sich langsam inmitten der Menge zu den Aufzügen schoben, geisterte das flatternde Insekt noch immer auf ihren Lippen, verursachte noch immer Schauer angstvollen Lustgefühls auf ihrer Haut. Ihre Wangen glühten, ihre Augen schimmerten feucht, ihr Atem ging schwer. Sie drückte den schlaffen Arm des Wilden an sich. Er blickte eine Sekunde auf sie nieder, bleich, voll Schmerz und Begierde und voll Scham über seine Begierde. Er war nicht würdig, nicht. Ihre Blicke trafen sich für einen kurzen Moment. Welche Wonne ihre Augen verhießen. Dieses unerhörte Temperament. Hastig sah er weg und befreite seinen gefangenen Arm. Eine dunkle Angst erfüllte ihn. Sie könnte aufhören, etwas zu sein, dessen er sich unwürdig fühlte. »Meiner Meinung nach sind solche Sachen nichts für Sie«, sagte er und schob so die Schuld an vergangenen oder etwaigen zukünftigen Entgleisungen seines Ideals hastig von Lenina auf die Umwelt, in der sie lebte. »Was für Sachen, Michel? Wie dieser grässliche Film. Grässlich?« Sie war ehrlich überrascht. »Ich fand ihn entzückend. Er war niedrig«, sagte er entrüstet. »Unedel.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich verstehe Sie nicht.« Warum war er so merkwürdig? Warum wollte er mit Gewalt alles verderben? Im Lufttaxi sah er sie kaum an. Gebunden durch heilige Eide, die er nie ausgesprochen hatte, und Gesetzen verpflichtet, die schon längst außer Kraft geraten waren, saß er schweigend abgewandt. Manchmal durchlief ein nervöses Zucken seinen ganzen Körper, als hätte ein Finger an einer zum Reißen gespannten Seite gezupft. Der Taxikopter hielt auf dem Dach von Leninas Appartementhaus. Endlich, dachte sie frohlockend beim Aussteigen, endlich, wenn er auch gerade so merkwürdig gewesen war. Im Schimmer einer Lampe blickte sie in ihren Taschenspiegel. Endlich. Ja, ihre Nase glänzte ein wenig. Sie schüttelte den lockeren Puder von der Quaste. Gerade Zeit genug, während er das Taxi zahlte. Sie wischte über die glänzende Stelle. Er ist schrecklich hübsch, dachte sie dabei. Er brauchte wirklich nicht so schüchtern zu sein wie Siegmund. Und doch, jeder andere Mann hätte es schon längst getan. Aber jetzt, endlich. Das Stückchen Gesicht in dem runden Spiegel lächelte sie plötzlich an. »Gute Nacht«, sagte eine erstickende Stimme hinter ihr. Sie fuhr herum. Er stand in der Tür des Taxikopters, den starren Blick auf sie geheftet. Wahrscheinlich hatte er sie schon die ganze Zeit, während sie ihre Nase puderte, angestarrt und gewartet. Aber worauf? Hatte gezögert, hatte einen Entschluss zu fassen versucht und die ganze Zeit über nachgedacht, nachgedacht. Sie konnte sich nicht vorstellen, über welche ungewöhnlichen Dinge. »Gute Nacht, Lenina«, wiederholte er mit seltsam verzerrtem Gesicht und einem Versuch zu lächeln. »Aber Michel, ich dachte, Sie wollten... Kommen Sie denn nicht?« Er schloss die Hubschraubertür und beugte sich vor, um dem Piloten etwas zu sagen. Das Taxi schoss in die Luft empor. Durch das Fenster im Boden konnte der wilde Leninas aufwärts gewandtes blasses Gesicht im bläulichen Lampenschimmer erblicken. Ihr Mund war geöffnet, sie rief etwas. Ihre verkürzte Gestalt entschwand sehr schnell. Das kleiner werdende Dachviereck schien durch die Nacht zu stürzen. 5 Minuten später war er daheim. Aus einem Versteck holte er das von den Mäusen benagte Buch hervor, wandte mit frommer Scheu die fleckigen, verknitterten Seiten und begann, Othello zu lesen. Auch Othello war ein Schwarzer, wie der Held in 3 Wochen im Helikopter. Lenina trocknete sich die Augen und ging über das Dach zum Aufzug. Auf der Fahrt ins 26. Stockwerk hinab zog sie ihr Soma-Fläschchen hervor. 1 Gramm, entschied sie, genügte nicht. Ihr Kummer wog schwerer als 1 Gramm. Doch wenn sie 2 Gramm nahm, konnte es geschehen, dass sie am nächsten Morgen nicht rechtzeitig erwachte. Sie wählte den Mittelweg und schüttelte 3 Halbgramm-Tabletten in die hohle Linke.